Er und die jüdischen Führer der Sozialdemokratie wussten, dass der Freihandel wie die anderen Freiheiten den Kapitalismus und damit die Proletarisierung fördern und steigern, die Lage der arbeitenden Klassen verschlechtern. Deshalb waren sie dafür. Der jüdische Kapitalismus erstrebte ebenfalls durch den Freihandel die Zerstörung der nationalen Selbstständigkeit und der nationalen Volkswirtschaft zugunsten des jüdischen Welthandels. Beide, das kapitalistische Judentum und die Sozialdemokratie, die angebliche Todfeindin des Kapitalismus, bahnten Schulter an Schulter dem internationalen Kapitalismus den Weg. Wie sich die deutsche Arbeiterbewegung ohne jüdische Irreführung entwickelt hätte, zeigt die Gewerkschaftsbewegung. Von der Wirklichkeit ausgehend versucht sie schrittweise der Arbeiterschaft bessere und würdigere Lebensbedingungen zu erringen. Sie wäre aus deutscher organischer Denkweise heraus im Rahmen des nationalen Staates geblieben und hätte der Arbeiterschaft den ihr gebührenden Anteil am Arbeitsertrag und an den Lebensgütern verschafft. Dieses Bestreben auf Verbesserung der Lage der Arbeiter lief dem sozialdemokratischen Grundplan zuwider, der die weitere Verelendung und Vermehrung des Proletariats zur Voraussetzung hatte. Die jüdische Sozialdemokratie ist auf jeder Stufe ihrer Entwicklung Gegnerin des Arbeiterwohls gewesen, angeblich des herrlichen Endziels wegen der sozialen Revolution und der Diktatur des Proletariats. Beides ist erreicht und die enttäuschte Arbeiterschaft muss erkennen, dass sie von ihren Führern schmählich betrogen worden ist. Das Judentum hat in der Sozialdemokratie niemals einen Gegner, als vielmehr eine Schrittmacherin und Schutztruppe erblickt. Freilich ist es nicht immer so unvorsichtig offenherzig gewesen wie in der Äußerung des jüdischen Volksblattes vom Juli 1899. Fördern wir die Sozialdemokratie, wie es nur angeht. Aber seien wir hierbei vorsichtig, damit die breiten Massen es nicht merken, dass die Sozialdemokratie nur eine Judenschutztruppe ist. In der Allgemeinen Zeitung des Judentums vom 23.05.1913 wurde auf eine Stelle im Weg hingewiesen. Ja, es geschieht auch heute fast an allen Orten und aller Wegen, dass friedfertig des Weges gehende Juden mit unflätigen Worten beleidigt und angerempelt werden. Wenn das heute doch seltener vorkommt als noch vor ein paar Jahrzehnten, so ist das nur dem guten erzieherischen Einfluss der Sozialdemokratie zu verdanken. Wie fest das Judentum sich mit der Sozialdemokratie verbündet fühlt und sie als Schrittmacherin für seine Pläne ansieht, sagt Krautsky in Rasse und Judentum Seite 106, nur noch das siegreiche Proletariat kann dem Judentum volle Emanzipation bringen. An seinem Siege ist das gesamte Judentum interessiert, soweit es nicht am Kapitalismus hängt. Der Führer der Unabhängigen und Hauptmacher der Revolution, Oskar Kohn, sagte am 17.06.1920 in einer Versammlung der jüdisch-sozialen Arbeiterorganisation Poale Zion, mit der Durchführung der Weltrevolution würden auch die jüdischen Wünsche in Erfüllung gehen. Diese Wünsche sind die kapitalistische Weltherrschaft, für diese sollen die Arbeiter kämpfen und bluten. In einer Versammlung des Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens in Danzig 1919 berichtete der Redner Dr. Marx, von allen Parteien verwerfe allein die Sozialdemokratie den Antisemitismus aufs Schärfste. 90 sozialistische Tageszeitungen würden vom Zentralverein regelmäßig mit jüdisch orientierten Artikeln gespeist. Danziger Allgemeine Zeitung Nummer 295. Wie völlig die Sozialdemokratie selbst sich als Judenschutztruppe betrachtet, beweist eine amtliche Bekanntmachung des Vollzugsrats des Arbeiter- und Soldatenrats Berlin vom 13.12.1918. In der letzten Zeit sind in großen Mengen anonyme Flugblätter verbreitet worden, die in unverhülltester Form zur Judenhetze aufforderten. Wenn diese schamlose Flugblatthetze fortdauert, muss mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass wir auch in Deutschland die Schmach der Judenpogrome erleben. Der Vollzugsrat des Arbeiter- und Soldatenrates sieht sich daher genötigt, sich aufs Schärfste gegen das reaktionäre antisemitische Treiben zu wenden, das er hiermit öffentlich und vor aller Welt brandmarkt. Richard Müller, Molkenbuhr. Reaktionär ist also jede Kritik am Judentum. Der Vollzugsrat war die höchste Stelle der Revolutionsregierung. Da die Revolution, wie eben gezeigt, das Werk von Juden für Juden war, so war das Verhalten der Revolutionsregierung als Organ der sozialdemokratischen Judenschutztruppe in diesem Falle nur folgerichtig und selbstverständlich. Wertvoll ist, dass dieser Zusammenhang amtlich zugegeben worden ist. Er wurde bekräftigt durch das Verhalten derselben Revolutionsregierung gegen ihr Mitglied Ströbel. Er wurde ohne weiteres aus dem Vollzugsrat ausgeschlossen, weil er in einem Flugblatt an das deutsche Volk die Frage gestellt hatte: Kannst du es über dich ergehen lassen, dass man dich zum Schweigen verurteilen will, dass 80% Führer in der Regierung Semiten sind? Der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei, Otto Wels, sagte in der Chemnitzer Volksstimme am 28.09.22 einem Vertreter der Zentralvereinszeitung: Die Sozialdemokratische Partei ist entschlossen, dieser judengegnerischen Wühlarbeit mit allen Kräften entgegenzutreten. Dazu ist eine umfangreiche schriftliche und mündliche Propaganda notwendig. Mit jüdischem Geld natürlich, für den jüdischen Kapitalismus, gegen den antikapitalistischen Antisemitismus durch die angeblich auch antikapitalistische Sozialdemokratie. Auch gegen den Zentrumsantrag vom Herbst 1916 auf eine konfessionelle Auszählung der Mitglieder der Kriegswuchergesellschaften hatte sich neben der bürgerlichen Demokratie die Sozialdemokratie am meisten, vor allem Herr Scheidemann, ereifert, selbstverständlich im Interesse der deutschen Arbeiterschaft. Dass beide Parteien einträchtig für die Belange des Judentums wirkten, geht weiter daraus hervor, dass Vertreter der Proletarier, namentlich Heine und Scheidemann, wiederholt die Spalten des Berliner Tageblatts zu Auslassungen benutzten. Der Vorwärts Nummer 60 vom 2.2.1920 stellte dem Judentum das Tugendzeugnis aus: Antisemitismus ist Bekämpfung einer Volksminderheit, die es als ihre vornehmste Aufgabe ansieht, genauso zum Nutzen des Ganzen beizutragen wie alle übrigen Staatsbürger. Während er am 1.12.1921 zu dem damaligen Börsenkrachen unvorsichtig schrieb: Uns erscheint viel wichtiger, dass geheimnisvolle, aber immer noch freischaltende Mächte es erreichten, Deutschland innerhalb weniger Wochen in einen Abgrund zu stürzen. Geheimnisvoll waren diese Mächte durchaus nicht. Es waren diejenigen, die dem Vorwärts diktierten, was er über die Juden zu schreiben hat. Es wäre ein Akt der Undankbarkeit gewesen, wenn das Judentum diese unschätzbare sozialdemokratische Judenschutztruppe nicht mit allen Mitteln, vor allem mit Geld, gefördert hätte. Eine Hand wäscht die andere. In der zionistischen Welt 1906 heißt es hierzu: Bei ihrer chronischen Geldnot war den österreichischen Sozialdemokraten die jüdische Hilfe doch ganz erwünscht. Heute geht schon fast keine Wahl ohne die Schnorrerei bei der jüdischen Bourgeoisie vorüber. Erst anlässlich der letzten Wiener Gemeinderatswahlen konnte der jüdische Arbeiter ein vertrauliches Zirkular des sozialdemokratischen Wahlkomitees an reiche Juden veröffentlichen, in dem unter Hinweis auf den verrohenden Antisemitismus um Unterstützung des Wahlfonds gebeten wird. Die Sozialistische Arbeiterzeitung ist das Lieblingsorgan vieler wohlhabender Juden und wurde schon einmal durch jüdisches Kapital vor dem Zusammenbruch gerettet.